Als Mr. Euro hatte er sich schon einen Namen gemacht. Doch wegen der Wahlen in Luxemburg hatte Jean-Claude Juncker das Amt des Vorsitzenden der Eurogruppe aufgegeben und bis zuletzt offen gelassen, ob er auch wiederkehren würde. Nach dem guten Ergebnis der Christdemokraten in Luxemburg trat Jean-Claude Juncker beim Treffen der Finanzminister der Eurogruppe in seiner Heimatstadt ganz entspannt vor die Journalisten. Und auf die schlichte Frage, ob er sich einen erneuten Job an der Spitze der Eurogruppe wünschen und auch vorstellen könne, sagte Juncker ein ebenso schlichtes, aber entschiedenes Yes. Auch wenn er aller Voraussicht nach nicht mehr Finanzminister von Luxemburg sein werde, aber als Haushaltsminister, den er zumindest in Teilen ausüben wolle, bringe er sicherlich die notwendige Qualifikation für die alte und neue Aufgabe mit. Nicht jedes Mitglied der Eurogruppe ist ein Finanzminister. Wir haben auch Haushaltsminister und Wirtschaftsminister darunter. Und was für die anderen gilt, sollte für mich auch gelten. Junkers Rückkehrwillen wurde mit Wohlwollen aufgenommen. Ohnehin gab es nur wenige Zweifel daran, dass der luxemburgische Regierungschef seinen doch einflussreichen Job wirklich aufgeben würde. Abzulesen auch daran, dass kein ernsthafter Nachfolger ins Spiel gebracht wurde. Finanzminister Peer Steinbrück, der zuletzt mit seinen Attacken gegen europäische Steueroasen für großen Unmut in Luxemburg gesorgt hatte, begrüßte Junkers Absichten. Erst im vergangenen Jahr hatten die Finanzminister den Luxemburger Regierungschef zu einer dritten Amtszeit bis zum Jahr 2010 gedrängt und bestätigt. Neben dieser Personalfrage stand einmal mehr die Konsequenz aller staatlichen Rettungsversuche und Krisenstrategien im Vordergrund. Die Schuldenberge und ihre Auswirkungen auf den Stabilitäts- und Wachstumspakt. Und immer wieder geht es dabei auch darum, ob die Stabilitätskriterien nicht doch aufgeweicht werden sollten. Den jüngsten Vorstoß hatte die französische Wirtschaftsministerin Christine Lagarde unternommen, mit der Forderung, dass die Schulden, die eine Regierung zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise aufgenommen habe, nicht automatisch auf das gesamte jährliche Staatsdefizit angerechnet werden sollten. Doch der deutsche Finanzminister Peer Steinbrück hat solche Streckbemühungen prompt zurückgewiesen und auch Währungskommissar Almunia warnte davor, die eigenen Kriterien gerade jetzt in Frage zu stellen. Wir sind uns alle darüber bewusst, dass wir die größere Flexibilität des 2005 geänderten Stabilitätspaktes ausnutzen sollten, ohne ihn in Frage zu stellen, weil es dabei auch um die Glaubwürdigkeit unserer Fiskalpolitik in der Krise geht. Reinforce the credibility of this budgetary framework precisely now to cope with the crisis. Allerdings sollte der Einstieg in den Schuldenabbau nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden. Bereits im kommenden Jahr, so Almunia, sei den Prognosen zufolge mit einer Erholung zu rechnen, die für den Einstieg in den Abbau der Staatsdefizite genutzt werden sollte. Deshalb, so die Forderung des EU-Kommissars, sollte die Diskussion über mögliche Strategien zum Schuldenabbau schon jetzt beginnen.